Im dritten Jahre Hoseas aber, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, ward Hiskia König, der Sohn Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König ward, und 29 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Abja, die Tochter Sachajas. Und er sett, was Jahwe wohlgefiel, ganz wie sein Anherr David getan hatte. Derselbe schaffte die Höhen ab, zertrümmerte die Mahlsteine, hieb die Aschera um und zerschlug die Erneschlange, die Mose angefertigt hatte, denn bis zu jener Zeit hatten die Israeliten ihr geräuchert und man nannte sie Nihustan. Auf Jahwe, den Gott Israels, vertraute er, so dass es nach ihm keinen seinesgleichen gab unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm gewesen waren. Er hing Jahwe an und ließ nicht davon ab, ihm nachzufolgen, und hielt seine Gebote, die Jahwe dem Mose anbefohlen hatte. Und Jahwe war beständig mit ihm, in allem, was er unternahm, hatte er Glück. Und er ward vom Könige von Assyrien abtrünnig und blieb ihm nicht länger untertan. Er schlug die Philister bis nach Gaza und verheerte das Gebiet dieser Stadt vom Wachturm an bis zur befestigten Stadt. Im vierten Jahre des Königs Hiskia aber, das ist das siebente Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, zog Salmanasser, der König von Assyrien, gegen Samaria heran und belagerte es. Und nach drei Jahren eroberte er es, im sechsten Jahre Hiskias, das ist das neunte Jahr Hoseas, des Königs von Israel, ward Samaria erobert. Und der König von Assyrien führte die Israeliten gefangen nach Assyrien und siedelte sie in Halah und am Habor, dem Strome Gosans, und in den Städten der Meder an, weil sie dem Gebote Jahwes, ihres Gottes nicht gehorcht, sondern seine Bundessatzung übertreten hatten, alles, was Mose, der Knecht Jahwes, geboten. Sie aber hatten weder darauf gehört, noch danach getan. Im 14. Jahr aber des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, wieder alle festen Städte Judas heran und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, Boten an den König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen, ich habe mich vergangen, ziehe wieder ab von mir, was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia, dem Könige von Juda, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Und Hiskia gab alles Silber her, das sich im Tempel Jahwes und in den Schatzkammern des königlichen Palastes vorfand. Zu jener Zeit beschnitt Hiskia die Türen am Tempel Jahwes und die Pfeiler, die Hiskia, der König von Juda, mit Gold überzogen hatte, und liefert die Goldbleche dem Könige von Assyrien aus. Hierauf sandte der König von Assyrien den Tatan und den Rabsaris und den Rabsake von Lachis aus mit starker Heeresmacht zum König Hiskia nach Jerusalem. Der zog heran und gelangte nach Jerusalem und nahm Aufstellung an der Wasserleitung des oberen Teichs, an der Straße zum Wokerfelde. Als er nun nach dem Könige verlangte, gingen Eljakim, der Sohn Hilkias, der dem Palaste vorstand, Sebna, der Staatsschreiben, und Jo, der Sohn Asafs, der Kanzler, zu ihm hinaus. Der Rabsake aber sprach zu ihnen, sagt Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was bedeutet die stolze Zuversicht, die du da hegst? Meinst du etwa, ein bloßes Wort genüge, um den rechten Entschluss und die nötige Macht zum Kriege zu beschaffen? Auf wen verlässest du dich eigentlich, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Nun wohl, du verlässest dich auf den zerstoßenen Rohrstab da, auf Ägypten, der jedem, der sich auf ihn stützt, in die Hand fährt und sie durchbohrt. So erzeigt sich der Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich auf ihn verlassen. Wolltet ihr mir aber antworten, auf Jahwe, unseren Gott, verlassen wir uns. So ist das Jahr derselbe, dessen Höhen und Altäre Hiskia abgeschafft hat, indem er Juda und Jerusalem befahl, vor diesem Altare sollt ihr anbeten zu Jerusalem. Nun wohlan, gehe doch mit meinem Herrn, dem Könige von Assyrien, eine Wette ein, ich will dir 2000 Rosse geben, ob du wohl imstande bist, die nötigen Reiter für sie zu beschaffen? Wie willst du da den Angriff eines einzigen Hauptmanns von den geringsten Dienern meines Herrn zurückschlagen? Und doch verlässt du dich auf Ägypten um der Wagen und Reiter willen? Nun, bin ich etwa ohne Jahwes Zustimmung wieder diesen Ort herangezogen, ihn zu verheeren? Jahwe selbst hat mir geboten, ziehe wieder dieses Land und verheere es. Da sprachen Eljakim, der Sohn Hilkias, und Sebna und Jo zum Rabsake, rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen es, und rede nicht auf Judäisch mit uns vor den Ohren der Leute, die auf der Mauer stehen.